So, wir hauen heute wieder ganz schnell durch. Ausgabe Nummer 54. Ausgabe Nummer 3 vom 30C3. Ist gar nicht so viel passiert. Ist gar nicht so viel passiert, denn wir waren unsere T-Shirts kaufen. Wir haben konsumiert, wir haben T-Shirts gekauft. Die gibt es nämlich heute schon, am ersten Tag, offiziellen Tag, erstaunlicherweise. Also schnell T-Shirts kaufen, lange Schlange, lange anstehen. Kann man interessante Menschen kennenlernen, ne? Sehr interessant, ja. Also ich bin auf mein T-Shirt angequatscht worden. Ne? Auf mein T-Shirt steht so Skynet. Skynet, ja, genau. Da bin ich auch angequatscht worden drauf von Pac-Man. Also Skynet wohl bemerkt in den Google-Farben. Szenetypischen Google-Farben. Das war spannend, oder? Das war relativ spannend. Vor allen Dingen hatte ich anfänglich das Gefühl, Mensch, der weiß, was er tut. Ich dachte, der trollt mich. Ich dachte, der verarscht mich wirklich, aber der hat das ernst gemeint mit den Fragen, ne? Also ich kann es gar nicht erzählen, ne? Also, das können nicht alles erzählen, das geht einfach nicht, aber allen Ernstes, er hat ein gejailbreaktes iPhone, offen wie ein Scheunentor. Geht genau. Dann, was ja erstmal okay ist. Ist also, ja okay. Soll er ja haben, mein will, Gott, kann er ja machen, was er will. Ich finde ja immer, wenn man spielen will, sollte man es auch machen. Ja, die Frage ist halt, mit was spiele ich? Dann ob ich mit dem Feuer spiele oder halt mit dem Streichholz? Er hat ja nichts Wichtiges drauf, wie er sagt. Er hat nur seine E-Mails, seine Kontaktdose drauf. Ist ja nicht wichtig, ne? Aber so die Frage, dieses Bild, was er gezeigt hat, ist das jetzt schlimm, wenn ich jetzt meine sechsfach gebackdortes Jailbreak-Pseudonym drauf habe? Ist das jetzt schlimm, wenn ich hier so ein Passwort drauf habe, wo ich alle meine wichtigen Passwörter drin speichere? Und auf meine Frage, ja, hast du wenigstens das Root-Passwort geändert? Welches Root-Passwort? Gib es da Passwörter. Da dachte ich mir schon, okay, da haben wir wieder einen, der nicht unbedingt weiß, was er so tut. Und da hat sich mir auch so erschlossen, wieso er mir die ganzen 10 Minuten lang die Fragen gestellt hat, die so seltsam aussahen nach, als würde er mich trollen wollen. Genau, also das mit dem Trollen, das ist mir ehrlich gesagt bisher nicht aufgefallen, weil natürlich ist es erstmal interessant, was Personen in ihrem Arbeitsleben oder Ähnlichem tun oder nicht tun. Was ich, wie gesagt, nur so interessant fand, ist, dass zuerst gesagt wurde, naja, da ist ja echt nichts Wichtiges drauf und ach, und die zwei Kontakte, so mögen manche denken, das haben wir ja nun auch schon in dem ein oder anderen Nerdphone thematisiert, wie wir dazu stehen. Ich bin ja nicht wichtig, meine Daten, wer will genau, denn schon mit meinen Daten? Genau, was wollen die denn, ne? Mit mir? Und ich bin ja so ein kleiner Mann. Das Problem war nur dann, das hat er uns ja eigentlich auch gar nicht erzählt, sondern er hat ja vor uns mit seinem Handy gefuchtelt. und ich habe das den üblichen Schlüssel gesehen mit der Anweisung doch bitte ein Passwort einzugeben, um an sein Passwort-Safe zu kommen. Und da hört der Spaß irgendwie auf, weil wenn er eben gerade noch sagte, da ist nichts Wichtiges drauf und dann ein Passwort-Safe mit allen und dann ein Passwort-Safe drin hat. Also sorry. Ja. Und also wie gesagt, das ist ja erstmal prinzipiell ist ja Unwissenheit nichts Schlimmes. Also das klingt jetzt alles sehr überheblich, was wir machen. Ja, natürlich. Also im Sinne von, ihr seid alle blöd und wir wissen das besser und ihr seid alle kacke. So ist das aber nicht. Also prinzipiell ist das überhaupt kein Problem damit, wenn man keine Ahnung hat und auch nicht weiß, was ein Jailbreak ist und auch nicht weiß, was Backdoors sind. Und auch nicht weiß, was ein VPN ist. Und auch nicht weiß, was ein VPN ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist aber, wenn ich mich dann in dunkle Gewässer stürze und es nachts um 22:30 ist und es regnet und es gewittert, muss ich nicht unbedingt ausprobieren, ob ich jetzt über diesen Kanal schwimmen kann oder nicht. Weil, wenn ich kein guter Schwimmer bin und froh bin, dass ich im seichten Gewässer schwimmen kann und ich nicht sehe, wie dieses Gewässer ist und es auch nicht kenne, dann sage ich halt, dann gehe ich lieber zu Fuß und habe solch tolle Dinge wie den Jailbreak nicht, was auch immer der Herr damit gemacht hat mit dieser Software, das lasse ich auch mal dahingestellt, welche Zusatzsoftware er dort im Zweifelsfall nutzt. Es ging hier um TomTom eigentlich. Es ist ja total egal, um was es geht. Prinzipiell bin ich ja ein totaler Freund davon, wenn Software gut gemacht ist, darf diese Software auch gerne bezahlt werden. Das ist schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, es gibt mittlerweile für Leute, die sagen, ich bin irgendwie Klammerkasse und hab da sehe es nicht ein für zweimal im Leben navigieren. X Euro auszugeben, gibt es mittlerweile Alternativen, die extrem gut sind. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe das Scobbler Navi, was ehemals Scobbler war, jetzt unter Navi 2, glaube ich, firmiert. Hab ich schon mal gehört, dort gibt es eine Offline-Europa-Karte, und zwar Europa, nicht Nordeuropa, nicht Südeuropa, nicht Westeuropa, nicht Europa. Völlig egal. Deutschland, Österreich, England, das ganze Programm. Da hat mich der gesamte Kartenbestand 5,49 Euro gekostet. Wow. Die Software kostet gar nichts. Skopla, und die Navigation wäre umsonst, wenn ich die Online-Variante nehme, sprich eine dauerhafte Verbindung, damit er mir die nächsten Kartenstücke runterlädt. Es gibt eine Offline-Version davon, wie gesagt, die Europakarte für 5,49 Euro, ich glaube die Weltkarte für 7,49 Euro. Und was ich extrem schön finde, wenn ihr sagt, Mensch, mein iPhone-Speicher ist sowieso immer am Limit, in Deutschland kenne ich mich aus oder ich kenne mich mit der Beschilderung aus, ich brauche eigentlich nur Österreich-Karten oder nur Dänemark-Karten, dann lädt er auch nur diese Megabyte runter für Dänemark zum Beispiel. Okay. Ich habe es mit einem Dänemark-Urlaub gehabt. Ich habe dann 62 Megabyte Kartenmaterial aus Dänemark runtergeladen. Zum Vergleich, die Deutschlandkarte hat 600 Megabyte und man kann jedes einzelne Land an- oder abwählen und die runterladen. Also alles drin für 5 Euro? 5,49 Euro. Und okay. Wenn mir dann noch jemand sagt, auch das Geld habe ich nicht über und ich müsste dann auf Profi-Software zurückgreifen, möglicherweise über einen Jailbreak, finde ich das irgendwie komisch. Und wie gesagt, noch komischer finde ich das, um auf die Metapher mit dem See zu kommen. Es kann halt verdammt nochmal nicht angehen, wenn ich nicht schwimmen kann und mir unsicher bin und auch nicht weiß, wer mir helfen kann, dass ich in diesen See springe und sage, es wird schon werden. Also ich glaube, der ist schon mit Knöchel im Wasser und der wusste gleich, dass er im Wasser steht, weil der hier gerade vor Ort ist. Und wie du sagst, der meint es wahrscheinlich gleich böse, er weiß es einfach nicht besser, aber das war jetzt echt gefährlich. Das Problem ist halt, Jailbreak sagt ja der Name schon, ich breche etwas auf. Also richtig. Jailbreak ist ja wörtlich übersetzt, ich breche aus dem Gefängnis aus. Ich öffne das Gefängnis. In diesem Falle Gefängnis gleich Gerät, was von Apple so ausgeliefert wird. Unser goldener Käfig, den wir ja Der goldene Käfig, wollen. Der zu 99,9% auch gut ist, weil Spielzeuge, die Sandboxing da sind. Richtig. Eine App kann der anderen App nicht sagen, mach das bitte. Und auch nur bestimmte Software darf überhaupt sagen, ich möchte bitte das Mikrofon haben. Zusätzlich wird das Ganze abgefragt. Wenn ich das alles rausnehme und sage, ich möchte die Offenheit für mein System haben, muss ich mir im Klaren darüber sein, dass mit viel Offenheit auch viel Wissen eigentlich da sein muss, weil wenn ich alles offen mache, gebe ich mein komplettes Gerät dem Entwickler des Jailbreaks hin. Also für die Zuhörer, wer sein Telefon jailbreakt, der hat auch viel Verantwortung damit zu tragen, wenn es nur allein darum geht, mal sein Root-Passwort zu ändern. Dass nicht jeder, wenn er sich mal auf die Idee kommt, diesen WLAN hier einzuloggen, was ja hier for free ist, was ja nicht verschlüsselt ist, jeder kann ins WLAN hier einsteigen mit auf C3. Wenn ich da jetzt mein gejailbreaktes iPhone reinbringe, da kann jeder eine Shell öffnen zu dem Telefon und sich einloggen und das Telefon verändern, abhören, wie er will, löschen, kopieren, was er will, Vollzugang, weil er weiß ja das Root-Passwort. Gibt es ganze YouTube-Videos drüber, wie man es macht. Also man muss noch nicht mal technischen Background haben. Also wir wollen ja nicht auf den rumdissen, der wusste halt nicht besser. Aber bitte, die hier sind, wenn ihr ein gejailbreaktes iPhone habt, dann bitte ändert das Root-Passwort, nehmt ein VPN, wenn ihr im WLAN unterwegs seid und nehmt euer dusseliges Passwort-Safe darunter. Es geht doch nicht. Ihr könnt ja nicht mit einem Passwort-Safe, mit einem gejailbreakten Telefon, mit Standard-Passwort hier rumlaufen. Das leset ihr hier aus dem WLAN. Also achtet darauf, was ihr tut, gerade mit den Geräten. Das ist doch wichtig, oder? Das ist also immens wichtig. Nicht umsonst habe ich Geräte hier im Netz, die abgeschottet sind, die nur den Weg, quasi die Autobahn nehmen, die aber ansonsten im Tarnkappenmodus fahren. Nicht umsonst habe ich Geräte hier im WLAN, die ich eigentlich in meinem Produktivbetrieb nicht habe. Man muss halt immer unterscheiden. Möglicherweise ist es für euch nicht schlimm, dass jemand weiß, dass ihr mit Lieschen Müller befreundet seid. Möglicherweise ist es aber Lieschen Müller ein wenig unangenehm, was ihr für SMS mit ihr austauscht. Zum Beispiel. Da das sind so ein, zwei Anwendungsfaktoren. Und gerade wenn ich mich in einem Raum befinde, zu dem ich den 30C3 nehme, der von Technik-Enthusiasten geprägt ist, um das mal auf den Punkt zu bringen. Es springt ja nicht jeder sofort auf dein Telefon drauf. Aber, nein, ne? Natürlich. Und es will ja auch niemand euch was Böses. Und trotzdem, der Mensch ist neugierig. Wenn er offene Türen sieht, kann man gerade hier davon ausgehen, dass diese offenen Türen betreten werden. Und wie gesagt. Also einfach rumgehen und fragen. Genau. Fragt mal, jemanden. Jailbreak habe ich jetzt gehört, das soll jetzt auch für iOS gehen. Genau. Was haltet ihr davon? Ihr werdet entweder die ein oder andere hilfreiche Antwort bekommen oder auch eben nicht. Ihr müsst aber damit Fakt leben. Ist, ein Jailbreak ist halt auch nicht eine Sache, die man jetzt mal macht und sich Cut the Rope Teil 2 runterlädt und dann spielt man damit und wenn man es doof findet, löscht man es wieder, sondern damit greift ihr in Systeminternas ein. Also ihr kommt halt auch nicht auf die Idee, nur weil man jetzt irgendwie Gehirnströmungsapparate einbauen könnt, würdet ihr auch nicht euer Gehirn jetzt aufmachen und Gehirnstromapparate einpflanzen, obwohl es davon ja 2 YouTube-Videos geht. Also ein bisschen Acht auf eure Geräte und wenn ihr halt spielen wollt, dann spielt gerne. Aber lasst die anderen in Frieden. Also sprich, nehmt ein Gerät, was im Zweifelsfall bei der letzten Vertragsverlängerung übrig geblieben ist. Ihr habt auf ein neues Gerät gewechselt und habt jetzt noch das alte iPhone 4 rumliegen und wollt einfach mal spielen. Das sei euch gegönnt. Bringt das mit, genau. Habt da Spaß mit. Jailbreakt es, ladet euch Software runter, für die ihr sonst normalerweise bezahlen sollt. Das ist jetzt kein Aufruf. Aber ihr könnt ja diesen Jailbreak testen, wie er funktioniert und was im Zweifelsfalle für böse Sachen passieren. Aber macht es ey, bitte nicht. Nicht hier. Also nicht kurz hier zusammenfassen. Wer hier auf dem 30C3 ist und gejailbreaktes iPhone rumrennt und der nicht weiß, was er tut, nutzt es nicht. Nicht wie der mich eben gefragt hat, nutzt es nicht. Genau. Und wie gesagt, nochmal zur Klarstellung. Frag jemanden. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es nicht weiß. Es einfach ist nur fragen. Schlimm, wenn man es macht und sagt, wird schon alles. Wird fragt nämlich nicht. Einfach. Genau. Euch wird geholfen. So viel zum Nicht-Diss-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das waren die Themen für heute aus dieser Stunde. Beim nächsten Mal gibt es mit Sicherheit auch was Produktiveres und Wahrscheinlich. Positiveres. Schauen wir da mal. Bin ich mir sicher. Bis zur nächsten Ausgabe vom 30C3. Bis dann. Danke dir, Dennis. Ciao.